أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، werden ab heute inshallah die Unterrichtsreihe ändern. Und zwar, wir werden jetzt über die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'a unsere Vorträge halten. Die Vortragsreihe basiert sich auf einem Buch namens Ummu al-Barahim. Auf Deutsch heißt das, also wortwörtlich, die Mutter aller Argumente oder die Mutter aller Beweise. Das Buch wurde von Imam al-Sanusi geschrieben. Wer Imam al-Sanusi ist, werden wir inshallah noch dazu kommen. Aber erstmal will ich über die Aqida und ein paar andere Begriffe reden, bevor wir zu der Biografie von dem Gelehrten kommen und dann zum Text. Die Aqida stammt aus dem arabischen Wort Aqada. Aqada yaqidu. Aqada ist etwas binden. Ist etwas binden. Damit gemeint sind die Inhalte, die Glaubensinhalte oder die Glaubensansätze, die man in seinem Herzen bindet. Aber diese Bindung von Aqida im Herzen geschieht durch Beweise. Geschieht durch Beweise. Man sagt nicht nur einfach, okay, heute werde ich mal glauben, dass es zwei Götter gibt, zum Beispiel. Keiner kann sowas behaupten. Also, die Aqida ist etwas, was man in seinem Herzen bindet, mit Überzeugung. Und Überzeugung kann nur geschehen, wenn man Beweise hat. Oft wird die Aqida mit einem anderen Begriff verwechselt, und zwar Ilmul Kalam. Ilmul Kalam ist nicht gleich Aqida. Ilmul Kalam, also Wissenschaft von Kalam, ist nicht gleich die Aqida. Warum? Weil Ilm al-Kalam hat als Gegenstand die Aqida. Ilm al-Kalam hat als Gegenstand die Aqida. Er beschäftigt sich, also Ilm al-Kalam, beschäftigt sich mit den verschiedenen Punkten von Aqida und er versucht, die verschiedenen Punkte von Aqida zu argumentieren, zu beweisen und durch die Offenbarung sowie durch die rationalen Beweise erklären und gegen die Scheinargumente der Bestreiter verteidigen. Ich habe ihm Rett gegeben, bitte, wenn ich jemand Rett gebe, dann kein Unreden. Auf jeden Fall. Die Aqida, wie gesagt, ist ein Gegenstand von Ilm al-Kalam. Ilm al-Kalam ist eine Wissenschaft, wie gesagt, die sich mit der Beweisführung und Argumentierung von Aqida gegen die Scheinargumente von den anderen Sekten. Und sie hat auch als Ziel, die Beweise von Koran und Sunna sowie von den rationalen Beweisen, eine Sache zu erklären. Al-Mukallam, liebe Geschwister, ist eine Wissenschaft, die entstanden wurde, die nicht in der Zeit von dem Propheten a.s. existierte. Genauso wie alle anderen Wissenschaften eigentlich. Aber Al-Mukallam hat einen Grund, warum die Muslime es entwickelt haben. Es hat einen Grund. Und zwar, nachdem der Islam andere Ecken auf dieser Erde erreicht hat, als der Islam Syrien und Irak, besonders und Iran, erreicht hat, so hat die islamische Lehre andere Religionen und Philosophien kennengelernt. Und die Muslime waren gezwungen, Diskussionen mit den Vertretern von den anderen Ideologien, anderen Philosophien, anderen Religionen zu führen. Und damit man die anderen überzeugt, die weder an Koran noch an Sunna glauben, dann sollte man damals die Richtigkeit von dem Islam durch die Beweise, die die Bestreiter akzeptieren, beweisen. Das heißt, als die Muslime mit den Philosophen debattiert haben, oder mit den Christen, mit ihren verschiedenen Sekten, oder mit den Juden, oder mit den asiatischen Religionen, mit den Vertretern von den asiatischen Religionen debattiert haben, so haben sie nicht Koran und Sunna benutzt, sondern die haben die Beweise, die die anderen akzeptieren, und das sind die rationalen Beweise. Die Muslime haben also diese Wissenschaft erstmal zur Verteidigung entwickelt. Die ersten, die diese Wissenschaft gepflegt haben, das waren die Mu'tazila. Das waren die Mu'tazila. Deswegen, wenn man hört, dass die Salafus Salihin gegen Ilmul Kalam waren, dann meint man Ilmul Kalam, wie es von den Mu'tazila gepflegt war. Weil Ilmul Kalam von den Mu'tazila, der weicht manchmal von dem Koran und von der Sunna ab. Deswegen haben die Salafus Salihin es abgelehnt. Das heißt nicht, dass man diese Systematisierung ablehnt, dass man die Richtigkeit von unserem Dien auch durch den Verstand beweisen kann, abgelehnt. Nein, weil wir finden im 2. Jahrhundert große Gelehrten, die auch so eine Art von Ilmul Kalam gepflegt haben. Und zwar Imam Abu Hanifa und seine Schüler und danach kam Imam Shafi'i. Diese waren bekannt, dass sie gegen die Sekten debattierten. Im Gegensatz zum Beispiel zu Imam Malik und zu Ahmad ibn Hanbal, die haben nicht viel debattiert. Aber Imam Shafi'i und Imam Abu Hanifa und seine Schüler, die waren bekannt durch ihre Debatte gegen die Mu'tazila und andere Gruppierungen. So fingen die Ahlus Sunnah Schritt für Schritt auch ihre Aqida zu systematisieren und mit Beweisen zu verteidigen. Danach, also nach der Generation von Imam Shafi'i, kam die Generation von Imam al-Harith al-Muhasibi, Imam ibn Kulab, Imam al-Karabisi und andere. Die haben in Irak gelebt und die waren im Vordergrund im Streit gegen die Mu'tazila. Mu'tazila ist eine Sekte innerhalb der Muslimen. Und nach dieser Generation kam die Generation von Imam Ash'ari und Imam Maturidi, und diese haben die Erbe von diesen drei ersten, vier ersten Generationen gesammelt und am besten systematisiert, und sie haben von dieser Erbe eine eigenständige Wissenschaft gemacht. Dann kamen ihre Schüler, die haben das weiterentwickelt, auf andere Scheinargumente geantwortet und andere Themen in die Aqida integriert. Ja, und dann Generation nach Generation, da kamen Gelehrten wie zum Beispiel Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Haramein, Imam Taftazani, Imam Nasafi. Diese waren also große Kalam-Gelehrten. Und zu den letzten großen Gelehrten von den Asha'ira gilt zählt man Imam As-Sanusi. Wer ist Imam As-Sanusi, der Verfasser von dem Buch Ummu al-Barahim? Der Imam As-Sanusi lebte im 15. Jahrhundert nach Christus. Im 15. Jahrhundert nach Christus. Und er hat in Algerien, im heutigen Algerien, gelebt. In Tlemcen, in einer Stadt zwischen Marokko und Algerien. Also neben Marokko, also neben der Grenze von Marokko. Und dieser Senussi gilt, wie gesagt, von den großen letzten Gelehrten der Asharitischen Westschule. Mit letzten großen Gelehrten meine ich von den letzten, die die Asharitische Westschule, wie wir sie heute kennen, geprägt haben. Er hat nicht nur in Ilm al-Kalam Bücher verfasst, sondern er hat auch in Fiqh und in Hadith Bücher verfasst. Zum Beispiel, er hat Sahih Bukhari kommentiert und er hat Sahih Muslim kommentiert, und er hat auch Fiqh Bücher in der malikitischen Rechtsschule verfasst und besonders auch viel in Aqida geschrieben. Zum Beispiel, er hat die große Aqida geschrieben, Al-Aqidat al-Kubra, und er hat die mittlere Aqida geschrieben, Al-Aqidat al-Wusta, und er hat die beiden Bücher kommentiert. Danach schrieb er Al-Aqidat al-Sughra. Und diese Aqidat al-Sughra ist das Buch, was wir inshallah durchlesen werden, ist Umm al-Barahin, und er hat das Buch kommentiert. Danach schrieb er die kleinere Aqida, ist eine noch kleinere Aqida, Sughra al-Sughra, so wie andere Bücher. Das Buch Umm al-Barahin, ab seiner Zeit, galt als ein Grundwerk von der Aqida der Ahl-Sunnah und wurde in den verschiedenen Lehrstätten gelehrt, bis heute. Bis heute wird dieses Buch zum Beispiel in Qarawin, in Fes, in Nordafrika, in Ägypten, in Azhar, gehört auch zum Programm, in den Schulen von Syrien, in Jemen, also überall, wo die Asharitische Aqida herrscht, also bis Indonesien. Und das Buch Umm al-Barahin wurde auch von verschiedenen Gelehrten im Laufe der Geschichte kommentiert. Und man hat auch Kommentare zu den Kommentaren verfasst. Also für meine Vorträge habe ich das Buch Umm al-Barahin benutzt, sowie den Kommentar von dem selben Verfasser, zwar Imam Sanusi, sowie den Kommentar zu dem Kommentar von Imam Dasuqi und dann ein Kommentar von einem zeitgenössischen Gelehrten, also was für mich persönlich einer der größten Kalam-Gelehrten unserer Zeit, und zwar Sheikh Said Fuda. Er hat auch ein Buch verfasst in moderner Sprache. Er hat das Buch Umm al-Barahin mit einem anderen alten Kommentar vermischt, aber mit in einer einfachen Sprache, was die Leute heute verstehen können, wiedergegeben. Jetzt, inshallah, fangen wir unser Vortrag oder das erste Teil von dieser Vortragsreihe. Imam Sanusi sagte: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. Er sagte, im Namen Allahs, des Barmherzigen, Erbarmers, Lob gebührt Allah und Friede und Segen über den Propheten Allahs. Wisse, dass das rationale Urteil drei Arten umfasst: Notwendigkeit, Unmöglichkeit und Möglichkeit. Was heißt das, liebe Geschwister? Und warum fängt er ein Aqida-Buch, eine Aqida-Abhandlung mit dieser Aussage? Er sagte, wisse, dass das rationale Urteil ist ein Teil von einer dreiteilige Kategorisierung von den Arten der Urteile. Es gibt die rationale Urteile, es gibt die scharia-ethischen Urteile und es gibt die gewöhnlichen Urteile. Was heißt das? Es gibt die Urteile, die von der Scharia bestimmt werden. Und das ist Pflicht, Wajib, Haram, verboten, Halal, erlaubt, Mustahab, erwünscht und Makruh, unerwünscht. Also den ganzen Fiqh, wie wir schon mal in anderen Vorträgen erklärt haben, dreht sich um diesen fünf Urteilen. Das sind die scharia-ethischen Urteile. Diese Urteile werden durch die Scharia bestimmt. Also durch Koran, Sunna, Qiyas und Ijma. Es gibt eine andere Art von den Urteilen, und zwar, die nennt man auf Arabisch Al-Hukmu. Hukm al-Aqli ist der Hukm, ist der Urteil von dem Verstand. Es gibt Hukm von Scharia, ist der Hukm von der Scharia, der Urteil von Scharia. Und es gibt Hukm al-Adi, das Urteil der Gewohnheit. Was heißt das? Es heißt zum Beispiel, wenn ich mal Feuer in meine Hand nehme, dann verbrenne ich meine Hand. Dann brennt meine Hand. Oder wenn ich Wasser gieße auf einen Stoff, dann wird dieser Stoff nass. Wenn ich esse, dann werde ich satt. Wenn ich trinke, dann habe ich keinen Durst mehr. Das sind Urteile, die man von der Gewohnheit ableitet. Warum sagt man von Gewohnheit und nicht von Verstand? Weil die Ahl-Sunnah und Jama'a sind der Meinung, wie es im Koran und der Sunna steht, dass die Kausalitäten zwischen zwei Sachen nicht existieren, sondern es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der immer und ständig dasselbe Ergebnis schafft, wenn zwei Gegenstände in Verbindung kommen. Zum Beispiel, wenn ich esse, dann schafft Allah subhanahu wa ta'ala, in mir das Gefühl vom Sattwerden. Aber weil es immer so geschieht, Gewohnheit, weil es immer so geschieht, immer wenn ich esse, bin ich satt. Immer wenn ich Feuer berühre, dann verbrenne ich mich. Dann sagt man, das ist ein Urteil von der Gewohnheit. Aber es ist immer Allah subhanahu wa ta'ala, der dasselbe schafft. Alle Atome von diesem Universum, die können nichts bewirken. Alles wird von Allah subhanahu wa ta'ala erschafft, ständig erschafft. Deswegen, es kann auch sein, dass eine Ursache da ist, aber das Ergebnis nicht da ist. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala kann mir die Fähigkeit geben, so viel essen, aber ich werde niemals satt. Oder jemanden ins Feuer werfen und er wird sich nicht verbrennen. Wie zum Beispiel im Koran steht, dass Sayyidina Ibrahim ins Feuer geworfen wurde, aber das Feuer hat ihn nicht verbrannt. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, weil das Feuer hat nicht die Fähigkeit in sich, jemanden zu brennen. Es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der ständig in den anderen Körper dieses Gefühl oder diese Verbrennung schafft. Und so unterscheidet man, und so sagt man, dass zum Beispiel, dass die Mu'jiza, dass die Wunder, warum nennt man sie Mu'jiza auf Arabisch? Das sind Sachen, die die Ada, die die Gewohnheit widersprechen. Das sind Sachen, die die Gewohnheit widersprechen. Es klingt für uns komisch und wir empfinden das als fremd, wenn wir etwas sehen, die nicht der Gewohnheit entspricht. Aber wenn wir begreifen, dass es eigentlich der Schöpfer ist, Allah subhanahu wa ta'ala, ist nicht dieses Feuer oder das Wasser oder irgendein anderer Geschöpf. Das ist also die zweite Kategorie von Urteilen. Es gibt die Urteile von Scharia, die Urteile von Gewohnheit und alle naturwissenschaftliche Wissenschaften und Physik und so beschäftigen sich mit diesen Gewohnheitsurteilen. Dann gibt es die dritte Kategorie und das ist die Rationalen, das sind die rationalen Beweise. Imam Sanusi sagt, وقوله ينحصر في ثلاثة أقسام يعني أن كل ما يتصور في العقل أي يدركه في من ذوات أو صفات وجودية أو سلبية أو أحوال قديمة أو حادثة لا يخلو عن هذه الثلاثة الأقسام أي لا بد له أن يتصف بواحد منها إما بالواجب أو الجواز أو الاستحالة. إمام السنوسي sagt, es gibt kein Sache in der Existenz, es gibt kein Ding in der Existenz, was man sich vorstellen kann, was nicht ein Urteil von den drei erwähnten Urteilen bekommt. Die drei erwähnten Urteile, das waren Notwendigkeit, Unmöglichkeit und Möglichkeit. Das waren die rationalen Urteile. Das heißt, alle Wesenarten, alle Eigenschaften, alle Gegenteile von Eigenschaften, alle Zustände, alle erschaffene sowie urewige Zustände, die sind alle entweder notwendig, möglich oder unmöglich. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. Was ist die Erklärung, was ist die Bedeutung von notwendig? Das Notwendige ist das, dessen Nicht-Existenz undenkbar ist. يعني أن الواجب العقلي هو الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه. Das ist eine Sache, die dein Verstand ihre Nicht-Existenz ausdenken kann. Also unser Verstand kann die Nicht-Existenz von einer notwendigen Sache ausdenken. يعني إما ابتداء بالاحتياج إلى سبق نظر ويسمى الضروري كالتحيز مثلا للجرم فإن العقل ابتداء لا يدرك انفكاك الجرم عن التحيز. Und dieser notwendige, das notwendige Urteil hat, das notwendige Urteil hat auch zwei Arten. Es gibt Ad-Daruri. Das ist ein Urteil, was dein Verstand trifft, ohne nachzudenken. Zum Beispiel unser Verstand, ohne viel nachzudenken, weiß, dass jedes Wesen, dass jeder Körper einen Ort braucht. Du kannst in deinem Verstand gar nicht einen Körper vorstellen, der ortlos ist. Das ist ein Daruri, das ist ein Pflichtwissen, was in deinem Verstand geschieht. وإما بعد سبق النظر ويسمى نظريا. Oder es gibt ein, unser Verstand kann sagen, diese Sache ist notwendig, aber erst nachdem er gedacht hat. Erst nachdem er nachgedacht hat. Und diese Art nennt man Nazari. Es gibt Zaruri und Nazari. كالقدمي لمولانا جل وعز فإن العقل إنما يدرك وجوبه له تعالى إذا فكر العقل. Und zum Beispiel für das zweite notwendige Urteil ist die die Urewigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Allah subhanahu wa ta'ala urewig ist, begreift der Verstand erst nachdem er nachgedacht hat. وعرف ما يترتب على ثبوت الحدوث له عز وجل من الدور أو التسلسل الواضحي للاستحالة. Erst nachdem er begreift, dass wenn man Allah subhanahu wa ta'ala als Geschöpf sich vorstellt, dann wird man zum Dauer oder zu Tesselsul kommen. Dauer ist Teufelkreis. Ist Teufelkreis. Zum Beispiel, du sagst, Omar wurde von Ali erschaffen und Ali wurde von Ahmed erschaffen und Ahmed wurde von Omar erschaffen. Das ist ein Teufelkreis. Da kann keiner erschaffen werden von den drei. Weil jeder braucht den anderen. Oder Tesalsul, das ist die unendliche Kette. Es ist auch, also die beiden Sachen sind nicht denkbar. In Bezug, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala als Geschöpf darstellt. Das werden wir inshallah nochmal ausführlich erklären. Also ich wiederhole nochmal, damit man die Sache nicht so zustande bringt. Also wir haben gesagt, es gibt drei Arten von Urteilen. Es gibt das Notwendige, das Unmögliche und das Mögliche. Wir haben bis jetzt das Notwendige behandelt. Das Notwendige hat zwei Arten. Ein notwendiges Urteil, was der Verstand ohne nachzudenken trifft, und ein notwendiges Urteil, was der Verstand erst nachdem er nachdenkt trifft. Für das Erste haben wir als Beispiel gegeben, dass die Wesen ohne Ort nicht existieren können. Also unser Verstand schreibt mal einen Ort für alle Körper und Wesen zu, ohne nachzudenken. Und für das zweite Beispiel haben wir gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala urewig ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala urewig ist, seit immer existierte. Und das kann der Verstand erst begreifen, wenn er nachdenkt und die Beweise sieht. Und als Beweis hat der Imam gesagt, wenn der Verstand begreift, dass wenn man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ein Geschöpf wäre, dann führt das entweder zu einem Teufelkreis oder zu einer unendlichen Kette. Und in beiden Fällen ist es laut dem Verstand unmöglich. Also das war die Zusammenfassung von dem ersten Urteil. Jetzt das zweite Urteil. Er sagt, وَالْمُسْتَحِيلُ مَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ وُجُودُهُ. Das Unmögliche ist das, dessen Existenz undenkbar ist. أي تجرده عنهما يعني أيضا إما ابتداء أو بعد سبق النظر. Das heißt, wie gesagt, ist eine Sache, was dein Verstand, was dein Verstand, dessen Existenz dein Verstand nicht vorstellen kann. Das ist eine Sache, dessen Existenz unser Verstand nicht vorstellen kann. Und es hat auch zwei Kategorien. Entweder ist es ein Urteil, was unser Verstand ohne nachzudenken trifft. Zum Beispiel, dass ein Körper weder in Bewegung noch in Stillzustand ist. Also unser Verstand braucht nicht viel nachzudenken, um zu sagen, das ist eine unmögliche Sache. Es kann niemals passieren, dass ein Körper weder in einer Bewegung noch in einem Stillzustand ist. Ein Körper, entweder bewegt er sich oder er ist still. Anders geht nicht. Also der Verstand schließt das automatisch aus, ohne viel nachzudenken. Für das zweite Beispiel, also das Unmögliche, was der Verstand erst nachdem er nachdenkt als unmöglich kategorisiert, wäre zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala kein Körper ist. تعالى الله عن ذلك علو كبير. إهاب الاستعادة غبا. فإن استحالة هذا المعنى عليه جل وعز إنما يدركه العقل بعد أن يسبق له النظر فيما يترتب على ذلك من المستحيل وهو الجمع بين النقيدين. Der Verstand kann erst begreifen, dass Allah سبحانه وتعالى kein Körper ist, wenn die Beweisführung sieht, die zu der Unmöglichkeit dieser Sache führt. Und der Beweis dafür ist, dass man zwei widersprüchliche Sachen Allah subhanahu wa ta'ala, also in Bezug von Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt. Dass man zwei widersprüchliche Sachen Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt. Und die wären وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ وَجَّبَ لِمَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ الْقِدَمُ وَالْبَقَى لأن لا يلزم الدور أو التسلسل لو كان تعالى الله حادثا فلو كان تعالى الله فلو كان الله تعالى جرما لوجب له الحدوث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لما تقرر من وجوب الحدوث لكل جرم. فيلزم إذن أن لو كان تعالى جرما أن يكون واجب القدم لألوهيته وواجب الحدوث لجرميته. داسيست إزاكت wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala verkörpern, also einen Körper zuschreiben, dann werden wir zwei widersprüchliche Sachen Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Was sind diese zwei Sachen? Erstmal, wir haben gesagt, oder es steht fest, dass Allah subhanahu wa ta'ala urewig ist und er wird nicht vergehen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala urewig ist und er wird nicht vergehen. Also man hat gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala unendlich ist und er wird nicht vergehen. Aber wenn man sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Körper ist, dann hat man, dieser Körper die Eigenschaften von den erschaffenen Sachen. Also die Erschaffenheit oder das Erschaffensein ist in Bezug von allen Körpern notwendig. Dann hat man in diesem Fall zwei notwendige, widersprüchliche Sachen in Bezug von Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. Man sagt einerseits, Allah subhanahu wa ta'ala ist ewig und er vergeht nicht. Und einerseits sagt man, er ist ein Körper, aber alle Körper sind nicht ewig und die sind nicht und die werden auch vergehen. Die können auch vergehen, zumindest. والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. Die möglichen Sachen, das sind, ist das, von dem sowohl Existenz als Nicht-Existenz denkbar ist. فمثال الأول اتصاف الجرم بخصوص الحركة مثلا. فإن العقل يدرك ابتداء صحة وجود هذا الجرم. Wenn du einen Körper siehst, der sich bewegt, der Verstand braucht nicht viel nachzudenken, um zum Ergebnis zu kommen, dass die Bewegung in Bezug auf diesen Körper möglich ist. Oder wenn jemand dir sagt, ich habe gestern geschlafen, da brauchst du nicht viel zu denken, sagst, nein, es ist unmöglich, dass du gestern geschlafen hast. Weil Schlafen in Bezug auf Menschen ist etwas Mögliches. Da brauchst du nicht viel nachzudenken, um das Urteil möglich auf diese Sache zu treffen. Und dann gibt es ein Urteil, was man nur mit Nachdenken erreichen kann. Und مثال الثاني تعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط طرفة عين. فإن العقل إنما يحكم بجواز هذا التعذيب في حقه عقلا بعد أن ينظر في برهان الوحدانية له تعالى ويعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لمولانا جل وعز لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر المبتة. فيلزم من ذلك استواء الإيمان والكفر والطاعة والعصيان عقلا. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, liebe Geschwister. Deswegen bitte aufpassen. Er sagt, also wir haben bis jetzt, also ich mache nochmal eine Zusammenfassung, wir haben bis jetzt das Notwendige, das Unmögliche behandelt. Also als Urteil. Wir haben gesagt, bei jedem Urteil gibt es zwei Arten. Entweder ein Urteil, was man ohne nachzudenken trifft, und ein Urteil, was man erst treffen kann, wenn man nachgedacht hat. Und bei den möglichen Sachen haben wir bis jetzt nur das Urteil, was man ohne nachzudenken behandelt. Jetzt werden wir ein Beispiel geben für das mögliche Urteil geben, was man erst nachdem man nachgedacht hat, treffen kann. Das ist sehr wichtig, wie gesagt, liebe Geschwister. Also er sagt, ich übersetze Satz für Satz. فإن العقل إنما يحكم بجواز هذا التعذيب في حقه عقلا. Zum Beispiel, er sagt, die Bestrafung von dem Gottesdiener, dass jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala dient und er hat niemals gesündigt, laut dem Verstand, es ist möglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestraft. فإنما العقل فإن العقل إنما يحكم بجواز هذا التعذيب في حقه عقلا بعد أن ينظر في برهان الوحدانية له تعالى. Der Verstand kommt zu diesem Ergebnis, zu diesem Urteil, erst nachdem er nachgedacht hat und erst nachdem er die Beweise von der Einzigartigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala begreift. ويعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لمولانا جل وعز لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر ما البت. Nachdem man begreift, dass alle Eigenschaften von Allah subhanahu, dass alle Handlungen, dass alle Handlungen von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen werden und dass kein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Tätigkeit hilft oder ein Teil dabei hat. Wenn man das begreift, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Handlungen schafft, also die Handlungen von den Geschöpfen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Handlungen von den Geschöpfen schafft, wenn man das begreift, dann wäre in diesem Fall sowohl Glaube, Unglaube, Sünde oder gute Tat alle gleich, weil die sind alle Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich rede jetzt nur vom Verstand, also nicht verwechseln. Wir kommen noch zu der Scharia. وأن كل واحد من هذه يصلح أن يجعل أمارة على ما جعل الآخر أمارة عليه. Der Verstand sagt uns auch, dass diese Handlungen, Kufr und Iman und Sünde und gute Tat, auch die Konsequenzen von den anderen bekommen können. Zum Beispiel, es kann möglich, dass Kufr zum Paradies führt und Iman zu der Hölle führt. والظلم على مولانا جل وعز مستحيل كيفما فعل أو حكم. Und die Ungerechtigkeit in Bezug von Allah subhanahu wa ta'ala ist unmöglich. Egal wie er urteilt, egal wie er handelt, er ist nicht ungerecht. Warum? إذ الظلم هو التصرف على خلاف الأمر. Weil die Ungerechtigkeit ist die Handlung, ist eine Handlung, die nicht wie vorgeschrieben ist, verbracht wurde, vollgebracht wurde, durchgesetzt wurde. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, keiner schreibt ihm vor, was er machen soll. Also ich kann zum Beispiel zu Bruder Bunei sagen, du hast ungerecht gehandelt. Warum? Weil du das nicht gemacht hast. Wer hat dieses das bestimmt? Irgendeine Instanz, irgendeine Macht, ein höherer Macht, hat uns gesagt, dass das hier verboten ist oder das ist mein Eigentum oder solche Sachen. Aber sowas in Bezug von Allah subhanahu wa ta'ala gibt es nicht. Es gibt keiner, der Allah subhanahu wa ta'ala vorschreibt, du musst das oder jenes machen. Oder du musst nur so und so handeln. Das gilt bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Deswegen, alle seine Handlungen sind gerecht. Weil das ist die Verwaltung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind seine Geschöpfe. Er macht, was er will mit ihnen. Deswegen kann man nicht sagen, die Handlung von Allah subhanahu wa ta'ala ungerecht wäre. Und er ist derjenige, der befehlt, der gebietet und der verbietet. Und keiner kann ihnen etwas befehlen oder etwas verbieten. إذ كل ما سواه ملك له جل وعلا لا يبدأ شيئا ولا يعيده ولا أثر له في شيء البتة ولا شريك له تعالى في الملك تصحى في شمال بهمد ولا يسأل عما يفعل und er wird nicht gefragt warum hast du das und das getan فصح إذن أن يدرك العقل بكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب أو عدمهما also der Verstand kann vorstellen dass Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt, was er will. Also der Verstand kann auch vorstellen, es ist möglich, nach dem Verstand, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Kafir belohnt und den Gläubigen bestraft. واختصاص كل واحد مما اختص به من ذلك إنما هو بمحض اختيار مولانا جل وعلا. Das ist der Punkt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala jetzt die Mu'minin, die Gläubigen, belohnt und dass er die Kuffar bestraft, es ist nicht laut einem rationalen Beweis, sondern es ist, weil er frei in seiner Handlung ist und er hat es so bestimmt. Es ist seine Wille. Also der Verstand oder die rationalen Beweisen schreiben ihm nicht vor, dass er so oder so handeln muss. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, er bestraft die Kuffar und er belohnt die Mu'minin aus seinem eigenen Willen, nicht wegen einer Grundregel, was universal ist. Er ist frei in seiner Handlung und er hat so bestimmt, dass die Mu'minin belohnt werden, dass die Kuffar bestraft werden, nicht weil es notwendig oder weil es notwendig ist im Verstand, sondern die Bestrafung und die Belohnung, das sind mögliche Sachen. Der Verstand kann die beiden Fälle vorstellen. Das will ich, also das wollte ich genauer erklären in diesem Zusammenhang. واتضح بهذا أن الأقسام الثلاثة قد تفرعت إلى ست أقسام. Wir haben jetzt gesehen, dass diese drei Urteile, sechs Urteile sind. Also jedes Urteil hat zwei Möglichkeiten. Es gibt ein Urteil, was man ohne Nachzudenken trifft und ein Urteil, was man durch Nachdenken und Beweisführung trifft. Also wir haben, dann hat er gesagt, أما الشرع فقد بين أن الله تعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن المطيع أحد الأمرين الجائزين في حقه تعالى وهو الثواب والنعيم المقيم كما اختار تعالى بعدله الكفار الجائر الكافر الجائر الآخر وهو النار والعذاب الأليم. Aber wir wissen durch die Scharia, nicht durch unseren Verstand, sondern durch die Scharia, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Belohnung für den Mu'min bestimmt hat und die Bestrafung für den Kafir bestimmt hat und dass er das eine durch seine Barmherzigkeit gewählt und das andere durch seine Gerechtigkeit entschieden hat. وعلم, das ist jetzt der letzte Punkt heute, وعلم أن الحركة والسكون للجرم يصح أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقلي الثلاث. Und wisse, dass die Bewegung und das Stillhalten von einem Körper können als Beispiel für die drei Kategorien dienen. Und zwar الواجب العقلي ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم. Das Notwendige in Bezug auf einem Körper ist entweder die Bewegung oder das Stillhalten. Also ein Körper muss, es ist notwendig für ihn, dass er entweder sich bewegt oder stillhält. Der Verstand kann nicht was anderes vorstellen. Und das Unmögliche ist, wie gesagt, dass ein Körper weder in Bewegung noch in Stillstand Zustand ist. والجائز und das Mögliche ist die Vorstellung von einer Bewegung als auch von einem Stillstandzustand. Also das, ich kann die beiden Zustände vorstellen. Also ein Körper kann sich bewegen, er kann auch stillhalten. Aber ich kann nicht vorstellen, dass er weder noch. وعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتكريرها تأييس للقلب بامتثالها حتى لا يحتاج الفكر في استحضار معانيها للكلفة أصلا مما هو ضروري على كل عاقل يريد أن يفوز بمعرفة الله تعالى ورسول الله. Und die Gnaden, wie zum Beispiel Imam Haramain, Juwaini, Rahimullah und andere, haben gesagt, dass der Verstand überhaupt ist die Erkenntnis über diese drei Sachen. Also jemand, der diese drei Urteile nicht treffen kann, kann man islamisch gesehen nicht als Verstandbesitzenden bezeichnen. Sie haben gesagt, إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل. Dass der Verstand in sich ist die Erkenntnis über diese drei Urteile, das Notwendige, das Unmögliche und das Mögliche. فمن لم يعرف معانيها فليس بعاقل والله الموفق. Und wer die Bedeutung von diesen drei Urteilen nicht kennt, der ist kein Verstandbesitzender. So haben sie gesagt. Und damit ist nicht gemeint, dass er verrückt ist, sondern er hat nicht einen reifen Verstand. Inshallah werde ich jetzt den nächsten Satz von Umm al-Barahin lesen, aber wir werden sie inshallah erst morgen bi hawlillahi kommentieren. Er sagte: ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. أزاكت إذا في يدن دير nach dem Gesetz die muslimischen Pflichten obliegen, unerlässliche Pflicht, dass er weiß, was in Bezug auf unseren Herrn subhanahu wa ta'ala notwendig, was unmöglich und was möglich ist. Ebenso ist es seine Pflicht, die Beziehung derselben Kategorien auf die Propheten über sallallahu alaihi wa sallam zu kennen. Also warum hat Imam Sanusi mit diesen drei Kategorien angefangen? Weil die Aqida dreht sich um diese drei Kategorien. Der Mukallaf, der Muslim, wir werden inshallah das nächste Mal erklären, wer ist ein Mukallaf. Also der Muslim, der von der Scharia angesprochen ist, soll wissen, was notwendig für Allah subhanahu wa ta'ala ist, was unmöglich in seinem Bezug ist und was möglich in seinem Bezug. Und er muss dasselbe in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder auf die Propheten allgemein wissen. Also was ist notwendig für einen Prophet, was ist unmöglich in Bezug auf einen Prophet und was ist möglich für einen Prophet. Deswegen hat Imam Sanusi, so wie alle anderen Aqida-Gelehrten, die Hauptwerke geschrieben haben, die haben mit dieser Kategorisierung angefangen. Damit man weiß, worum es überhaupt geht. Wenn man sagt, es ist unmöglich in Bezug von Allah subhanahu wa ta'ala, dann weiß man, was damit gemeint ist. Oder wenn man sagt, es ist notwendig für einen Prophet, dass er diese Eigenschaft XY hat, dann weiß man, was notwendig bedeutet. Es hat schon Zeit genommen, also um diese drei Sachen zu erklären. Ich habe das sehr kompakt erklärt eigentlich. Also das kann man nochmal ausweiten. Aber ich denke, dass das wird inshallah reichen. Also, wie gesagt, inshallah, morgen werden wir erklären, was mit Mukallaf gemeint ist, und dann diese zwei Sätze erklären, und dann fangen wir inshallah mit den Attributen von Allah subhanahu wa ta'ala, also was ist notwendig, welche Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala sind notwendig und die man unbedingt Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben muss und wissen und kennen soll. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ويستأهل مني ومنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.